Sag erstmal, wo wir hier sind. Also, wir sind hier im Atelier Arthur. Das ist ein Atelier, das im Lutherviertel, im Künstlerviertel von Hamm, sich befindet. Wir haben hier ein großes Gebäude, eine ehemalige Druckerei, also ein Gebäude voller Traditionen, auch künstlerischer Traditionen, eine Papiertradition auf jeden Fall. Ja, wir haben hier knapp 300 Quadratmeter, so ein ganzes Haus mit zwei Atelierräumen, Werkstatträumen, einem Theaterraum, wo halt kleine Bühne sich befindet, mit ganz vielen freien Wänden für Ausstellungen. Jetzt sitzen wir gerade hier im Purgatorium, das ist hier ein spezieller Raum, heißt Fegefeuer, weil das Theater ist schwarz angemalt, das ist das bei uns das Infernum, das ist die Hölle, dann gibt es das Aurum, das ist der Arbeitsraum, der helle Arbeitsraum, der Himmel, und dazwischen ist so ein kleiner Raum zum Ausruhen, und das ist das Purgatorium, das Fegefeuer. Ja, vor 5 Jahren erfunden, überlebt hat tatsächlich nur das Purgatorium, weil man ja hier tatsächlich die Räume auch benennen muss, um jemand sagen zu können, ja, geh mal dahin und hol was von dem Raum zwischen den zwei Räumen. Das wäre halt schwierig, deswegen Purgatorium nennen wir auch. Ja, bunt ist es hier auf jeden Fall, also es ist schwierig, etwas hier nicht bunt zu behalten, egal ob man mit Kleidung reinkommt oder halt irgendwie ein Möbelstück reinstellt, was mal einfarbig war, nach kurzer Zeit ist das halt alles bunt. Viele Bilder, viele Schüler, viele Teilnehmer, viele Künstler. Im Arthur arbeiten ja noch 6 Künstler mit und ganz viele Schüler, die hier auch zeichnen lernen, malen lernen, die tatsächlich auch die Fähigkeiten erlangen, später auf höhere Schulen zu kommen, also auch mit diesen Mappen und Anerkennungskursen oder dass sie da halt diesen Schritt schaffen, wenn sie hier mal Unterricht hatten. Jetzt heute auch gerade ganz viel Perspektive geübt und wurde mal wieder verflucht, weil ich Duplosteine zusammengestellt habe, um damit perspektivische Übungen stattfinden konnten.